WDR 5. Neugier genügt. Ich habe ihn nicht gesehen gestern, den Tatort. Aber Ulrich Noller, Sie gucken jeden Sonntag für uns den Tatort oder den Polizeiruf. Gestern war es der Tatort. Was habe ich verpasst? Sie haben einen ziemlich aufregenden Thriller verpasst, bei dem man von der ersten Sekunde an mittendrin dicke mit dabei war. Das war ein Tatort aus Stuttgart mit den Kommissaren Lannert und Boots. Im gelobten Land hieß er. Und es ging im weitesten Sinne um Schleuser und um Flüchtlinge. Ganz weite Teile des Tatorts waren angesiedelt, auch in einem riesigen Flüchtlingshain in so einem umgebauten Hochhaus ziemlich heruntergekommen. Und es spielte eine Geiselnahme eine Rolle. Es stand ziemlich kurz auf knapp. Es war ein wirklich gut gedachter Thriller, bei dem zwar nicht alles gut gemacht war, bei dem man aber von Beginn an, wie gesagt, dabei war und auch dabei geblieben ist. Und das war ein Film, der, finde ich, deswegen auch gut war, weil er dieses Thema der Kriminalität, die mit Migration zusammenhängt, ziemlich deutlich formuliert und auserzählt hat. Und das ist was ich ganz wesentlich finde. Ist wichtig auch für einen Tatort, solche wichtigen gesellschaftspolitischen Themen aufzugreifen? Das sowieso, der Tatort spiegelt gesellschaftspolitische Themen, die uns alle beschäftigen. Ich glaube, auch das ist ein Grund dafür, dass er so hohe Einschaltquoten hat und so viel über ihn gesprochen wird, auch hinterher. Das andere ist das Thema der Kriminalität bzw. der Möglichkeit, Geld zu verdienen. Mit dem Leid von Leuten, die migrieren müssen oder wollen, ist ein ganz großes in der Krimikultur schon seit vielen Jahren. Das spielt nicht nur in diesem Tatort eine Rolle, sondern in vielen Kriminalromanen auch. Und insbesondere in der amerikanischen Kriminalkultur spielt das eine Rolle. Da sind an der amerikanisch-mexikanischen Grenze ganz viele Konflikte verortet. Und die Botschaft ist letztlich, dass das halt auch ein kapitalistisches Gesellschaftsmodell ist, wie viele andere auch. Und solange man da viel Geld mit verdienen kann, wird es Leute geben, die das machen. Und das Ganze hat durchaus mafiöse Strukturen und da gilt es hinzugucken. Und das hat der Tatort gestern getan, wie Sie finden, auf eine gute Art und Weise. War auch gut gespielt? Ich fand es war sehr gut gespielt. Es war auch ein wirklich gut gedachter Thriller. Es war nicht ganz bis zuletzt immer so dicht, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Es gab so einige Szenen, wo man das Gefühl hatte, da hätte mehr Präsenz sein können. Also irgendwelche Duelle, zwei Männer standen sich gegenüber mit Waffen im Anschlag und da hat der eine oder andere immer wieder mal weggeguckt oder die Aufmerksamkeit verloren. Zwischendurch hatte man das Gefühl, man hätte fast noch einen Blumenhändler anrufen können als einer der Beteiligten an diesem Duell. Gut, aber das sind Feinheiten. Was ich toll fand, war, dass es ein spannender Thriller war und man richtig gepackt wurde von diesem Film. Ja, das sagt Ulrich Noller zum Tatort von gestern. Danke. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.